haben Flaute und krepieren daran, denn schon seit Tagen geht es nicht mehr voran. Die Sonne brennt und wir verlieren den Verstand. Alles stinkt nach Mann. Die Fässer sind längst leer, die Kehle verdorrt. Der letzte Rum war schon am ersten Tag fort. Und selbst die Ratten gehen so langsam vom Bord. Rette sich, wer kann. Es gibt nur Wasser. Unser Segel hängt nur müde am Mast, bringt uns nicht auf Kurs. Da kommt kein Land in Sicht, nur Wasser vom Bug. Wir wollen Meuterei, wir haben genug. Denn was der Captain sagt, macht uns keinen Mut. Wartet auf den Wind. Es gibt nur Wasser. Deutschland, wir brauchen Rum.